1967. Deutschland ist 1967 Schauplatz großer Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg, die Notstandsgesetze und den Besuch des Schahs. Studenten, Schüler und Lehrlinge gehen auf die Straße, um für ihre Vorstellung einer neuen Gesellschaftsordnung zu demonstrieren. Durch die unversöhnliche Haltung konservativer und studentischer Kreise eskaliert die öffentliche Auseinandersetzung. Die Fronten sind verhärtet, zumal ein bundesweit verbreitetes Massenblatt offen Partei gegen die jungen Leute ergreift. Der Höhepunkt ist erreicht, als am 2. Juni der Student Benno Ohnesorg bei einer Demonstration in Berlin unter ungeklärten Umständen von einem Polizisten erschossen wird. Der Vorfall führt zunächst dazu, dass der regierende Bürgermeister Heinrich Alberts am 26. September mit dem gesamten Senat zurücktritt, hat langfristig aber eine Radikalisierung der Szene zur Folge. In Bolivien wird am 9. Oktober der marxistische Guerillaführer Che Guevara ohne Gerichtsverhandlung exekutiert. Viele Jugendliche in westlichen Industriestaaten sehen in ihm einen Kämpfer gegen eine Ordnung, die sie selbst als Unterdrückung empfinden. Was sonst noch geschieht? Noch mehr als die Unruhen auf den Straßen beschäftigen viele Menschen Firmenschließungen und Massenentlassungen. Im Jahresdurchschnitt sind über 450.000 Deutsche ohne Arbeit und die Prognosen der Wirtschaftsexperten verheißen nichts Gutes. In Cannes erhält der Film Blow Up des italienischen Filmregisseurs Michelangelo Antonioni die Goldene Palme. Blow Up erzählt von einem Fotografen, der zufällig Bilder von einem Verbrechen macht und transportiert viel Lebensgefühl der Swinging 60s. Sometimes reality is the strangest fantasy of all. The films of Michelangelo Antonioni speak every language. This is his first in English. What's your name? What do they call you in bed? Mit dem Jahr 1967 wird aber auch der dritte Vierjahresplan für den Ausbau der Bundesfernstraßen eingeleitet. Der Gesamtaufwand des Bundes für Straßen erreicht rund 4,6 Milliarden D-Mark. Das sind 22 Mal so viel wie 1950, als der Bund einen Teil der Straßen übernimmt. Daran sind 684 Millionen D-Mark Zuschüsse an fremde Bauträger enthalten. Durch rund 100 Kilometer neue Autobahn wird das Netz 1967 auf 3600 Kilometer erweitert. Mehr als eine Randnotiz. Mit dem Tod Konrad Adenauers schließt am 19. April 1967 ein Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.